Glück auf Homburg! Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und vielen Dank, Daniel. Ich habe jetzt die Gelegenheit, die kürzeste Rede aller Zeiten zu halten. Du hast genau 3 Minuten von meiner Redezeit übergelassen. Ja, ein bisschen länger mache ich doch. Ja, ich war vor 6 Monaten schon mal hier. Das hat mir sehr gefallen. Das ist ja fast so, was wie ein Heimspiel als Saarland. Sehr bergbaulastig, sehr traditionslastig. Und hier sieht es sehr ähnlich aus wie meine Heimat. Und ich bin auf Tournee durch Deutschland, habe die letzten 2 Monate jeden Tag eine Veranstaltung gemacht. Und da erzähle ich immer so ein bisschen, wie es in meiner Heimat aussieht, im Ruhrgebiet, was sich da so entwickelt hat. Aber ich denke mal, bei euch kann ich mir das sparen. Ich fasse das mal in einem ganz kurzen Satz zusammen. So ein Spruch, wie wir Ruhrpottler über unsere eigene Heimat denken und sprechen. Wir sagen, woanders ist auch scheiße. Da ist ein bisschen was dran. Ja, und ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch immer vollkommen zu Recht auf meine ehemalige Partei rumgehackt, auf die SPD, die ehemalige Arbeiterpartei, die Rechte der kleinen Leute vertritt. Also keine andere Partei hat ihre Klientel, die Arbeiter und die kleinen Leute, so verraten und verkauft wie die SPD. Und in so einer Arbeiterpartei, da müsste es eigentlich Arbeiterführer geben. So was gab es früher mal. Und jetzt müsst ihr euch das nur mal so visualisieren, vorstellen. Arbeiterführer Stegner. Arbeiterführer Maas. Arbeiterführer Renales. Ihr lacht zu Recht. Diese Menschen haben mit ihren Leuten und die Interessen, die eigentlich vertreten sollen, überhaupt nichts mehr zu tun. Die leben in einer ganz anderen Welt. Und die haben alle vor allen Dingen eins, nie malocht. Und haben nie gespürt, wie es sich anfühlt, zu malochen und zu schwitzen und in so einem Team zu arbeiten. Das können die alle nicht. Als ich vor 6 Monaten im Landtagswahlkampf hier genau in diesem Saal gesprochen habe, da war der Schulz-Hype gerade auf dem Höhepunkt. Da lag er fast bei 40% in den Meinungsumfragen. Ein unglaubliches Phänomen. Und viele haben mich gefragt, wie kann das sein, kannst du das erklären? Ja, ich konnte das erklären und ich habe auch gesagt, dieser Sozialpopulist wird ganz schnell enttarnt werden. Denn so dumm sind die Menschen nicht, um auf diesen Schauspieler reinzufallen. Und genau so ist es gekommen. Man sprach ja damals vom Schulz-Zug und ich habe damals gesagt, Martin Schulz, das ist der Zug nach nirgendwo. Und genau so ist es gekommen. Und gerade auf der Fahrt hierhin, da ist mir noch was Tolles eingefallen zum Thema Schulz. Deswegen erzähle ich das heute zum ersten Mal. Ihr kennt bestimmt aus eurer Jugend Jim Klopf, den Lokomotivführer. Ihr wisst doch noch gar nicht, was ich sagen will. Dann lacht ihr jetzt schon. Da gab es einen Scheinriesen. So ein Scheinriese ist jemand, wenn man den von ganz Weitem sieht, dann ist der total groß. Und so näher der kommt, wird er immer kleiner, kleiner, kleiner. Also vor 6 Monaten, da war Martin Schulz ein richtiger Riese. Und jetzt kommt der Wahltag näher und näher und näher. Und jetzt ist er noch so. Das ist übergeblieben von Martin Schulz, dem Scheinriesen. Aber keine andere Partei verweigert sich ja so der Realität wie die SPD. Und da habe ich heute Morgen tatsächlich im Fernsehen gesehen, im Morgenmagazin, den Landesvorsitzenden der SPD in NRW, Mike Groschek. Der hat gesagt, heute Morgen mit vollem Elan, der 24. September, das wird der Martinstag. Und wisst ihr was? Ja, ihr lacht, wisst ihr was? Ich glaube, der hat da recht. Der 24. September wird der Martinstag und der Martinstag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die SPD das schlechteste Bundestagsergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hat. Das wird der Martinstag! Ja, und ich habe von meinen Eltern so was mitbekommen wie Werte, Anstand, Moral, zu seinem Wort zu stehen. Das ist mir was ganz Wichtiges, ehrlich und aufrichtig zu sein. Und meine Eltern haben mir aber auch beigebracht, wenn einer am Boden liegt, dann tritt er nicht mehr nach. Und deswegen ist das Thema SPD für den Abend jetzt erstmal durch. Ich trete jetzt nicht mehr nach, weil die SPD liegt so weit von am Boden. Aber ich möchte noch über einen anderen Sozialdemokraten sprechen, über einen großen Sozialdemokraten, über Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat vor 40 Jahren, vor genau 40 Jahren Entscheidungen getroffen. Damals gab es den Roten Herbst und damals gab es Gefahren durch Terrorismus, die unser Land massiv gefährdet haben. Und Helmut Schmidt hat die Entscheidung getroffen, wir werden dagegen kämpfen. Könnt ihr euch vorstellen, Helmut Schmidt hätte sich vor 40 Jahren hingestellt und gesagt, ja, den Terror müssen wir uns jetzt gewöhnen. Kann sich da irgendeiner vorstellen, dass sich ein Bundeskanzler hinstellt und sagt, den Terror gewöhnen wir uns jetzt. Den kann man eh nicht ganz verhindern. Und dieser Mann hat für mich eine der schwersten und mutigsten Entscheidungen in der Geschichte der Bundesrepublik getroffen. Da wurde eine Lufthansa-Maschine entführt, die Landshut, die stand in Mogadischu. Und Helmut Schmidt hat den Mut gehabt, den Einsatzbefehl der GSG 9 zu geben. Wäre da irgendwas schiefgegangen, und das gab tausend Gründe, dass da irgendwas schief geht. Wir haben schlechte Erfahrungen mit München gemacht. Da hätten alle sterben können. Helmut Schmidt wäre einen Tag später politisch tot gewesen. Völlig tot, erledigt. Und trotzdem, trotz all dem, hat dieser große Kanzler den Mut gehabt, den Einsatzbefehl zu geben. Und dieser Mut, der fehlt Angela Merkel und der heutigen Regierung völlig. Absolut völlig. Wir erleben heute eine neue Krise und eine viel schlimmere, viel gefährlichere Krise. Und wir haben eine Kanzlerin, die Angst hat vor schlimmen Bildern. Die unserem Volk all das zumutet, weil sie Angst hat vor schlimmen Bildern. Was sind das für feige, rückgratlose Politiker, die unser Land regieren? Ich führe viele Interviews mit der kompletten internationalen Presse. Die deutsche Presse ignoriert mich völlig. Nur mal so zum Hintergrund. Ich hatte da vor kurzem ein Interview mit Japanern. Da habe ich auch ein nettes Gespräch mit denen geführt und dann ist mir was eingefallen. Über eine Sitte in Japan. Also man sollte sich auch die Sitten anderer Länder angucken und die auch annehmen. Das ist ja nicht alles schlecht, was andere Länder so machen. In Japan, wenn da Politiker versagen, dann gehen die auf die Knie vor laufenden Kameras und heulen Rotz und Wasser und entschuldigen sich. Und genau das erwarte ich von unserer kompletten Regierung. Auf die Knie gehen und Rotz und Wasser und sich entschuldigen bei ihrem Volk. Und damit möchte ich jetzt ein anderes Thema anschwenken, weil sonst werde ich wieder böse und aggressiv. Und über Flüchtlinge haben wir schon genug gehört und werden gleich auch noch einiges hören. Ich erzähle mal was ganz anderes. Ich habe ja gesagt, ich halte heute eine relativ neue Rede. Ich bin Arbeiter. 34% der Arbeiter wählen die AfD. Vollkommen zu Recht. Und ich sage euch mal, was das Wichtigste ist für so Arbeiter. Arbeitsplätze. Komisch, ne? Gut bezahlte Arbeitsplätze. Das ist das, was für uns das Wichtigste ist. Und deswegen habe ich gerade einen extrem dicken Hals, wenn ich so im Radio so Anmoderationen höre wie: Die Luft in unseren Innenstädten wird immer schlechter und wir stellen uns jetzt dem Endgegner, dem schmutzigen Diesel. Original Anmoderation im Radio. Also Leute, jeder siebte Arbeitsplatz in unserem Land hängt an der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ist die Säule unserer Wirtschaft. Und irgendwelche Verrückten. Irgendwelche Verrückten sind gerade dabei, all diese Arbeitsplätze kaputt zu machen und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland endgültig zu beerdigen. Und mit Umweltschutz und Ökologie hat das alles überhaupt nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Und auch gar nicht mit dem Schutz vor irgendwelchen Menschen. Denn man muss sich das alles mal vorstellen. Also wir haben überhaupt keinen Dieselskandal in Deutschland, wir haben Grenzwertskandal. Also spätestens seit der Talkshow mit Alice Weidel bei Anne Will müssen wir in Deutschland eigentlich nur noch von einem Grenzwertskandal sprechen. Da hat die Alice in ihrer Genialität nämlich was ganz Geniales gemacht. Die hat den Oppermann gefragt, Herr Oppermann, der Grenzwert für Stickoxide liegt bei 40 Mikrogramm an stark befahrenen Straßen. 40 Mikrogramm. Am Arbeitsplatz bei 960. Warum ist denn das so? Da hat der Oppermann blöd geguckt. Und dann kam man schnell auf ein anderes Thema. Und für mich war eigentlich klar, ein Tag später hätte komplett Deutschland nur über die Grenzwerte sprechen müssen. Was stimmt denn da nicht? Und da haben tatsächlich einige Schlaumeier versucht, uns das zu erklären. Tolle Erklärung. Die haben gesagt, ja, am Arbeitsplatz, da arbeiten Menschen und Menschen, die arbeiten, die sind kerngesund. Wie können wir da kerngesunde Menschen am Arbeitsplatz wieder abkönnen? Nee, die 23-fache Menge von Stickoxid. Aber so an viel befahrenen Bundesstraßen, also bei uns in Essen ist das die 224, vierspurig, da fahren nur Autos ständig. Da sieht man natürlich ständig Babys, Alte, Kranke. Ich sehe sie da ständig, die Kinderwagen, die Rollstuhlfahrer an den Bundesstraßen. Ja, spinnen die alle? So werden wir hier verarscht? Spinnen die total? Und es redet immer noch kein Politiker in Deutschland darüber, dass wir die Grenzwerte anheben müssen. Die reden immer noch davon, dass wir den Diesel abschaffen müssen und E-Autos einführen müssen. Sind die irre? Ja, und dann lese ich. Ja, das geht noch weiter, das wird noch spannender. Dann habe ich jetzt im Fokus und im Spiegel gelesen, und das sind jetzt keine Nazi-Blätter, ne? Dass das auch ökologisch völliger Schwachsinn ist mit den E-Autos. Der Kern an so einem E-Auto, das ist die Batterie, der Akku, wie man heute sagt. 30% der Wertschöpfung bei so einem E-Auto sind die Batterie. Die wird übrigens nicht bei uns gebaut. Wenn wir Glück haben, wird die bei uns zusammengebaut, aber alles andere kommt aus Asien. Das können die nämlich richtig gut. Aber um so eine Batterie zu bauen, da stößt man tatsächlich CO2 aus, nämlich über 17 Tonnen. Und das ist genauso viel CO2 wie ein Mittelklasse-Benziner, der 200.000 Kilometer fährt. Also unser Benziner muss erstmal 200.000 Kilometer fahren, um genauso viel CO2 auszustoßen, was ja was ganz Böses ist, wie die Produktion der Batterie ausstößt. Und dann wird es richtig spannend. So ein E-Auto, das wird jetzt keiner von euch glauben, das braucht Strom. Da kommt man auch nicht so drauf. Ja. Und wo der Strom jetzt herkommen soll für diese ganzen E-Autos, das weiß kein Mensch. Weil unsere Energieversorgung, die ist gerade schon total unsicher. Also wir sind regelmäßig ganz nah am Blackout. Teilweise in einigen Regionen von Deutschland passiert ja auch. Ne? Weil wir machen eine Energiewende. Und immer wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, haben wir Probleme. Und dann holen wir unseren Strom aus Kernkraftwerken, die bei unseren Grenzen stehen und nicht so unbedingt sicher sind und für die wir teuer Geld bezahlen müssen. Ja, und wenn wir jetzt die E-Autos einführen, dann brauchen wir noch viel mehr Strom. Und selbst wenn wir ganz Deutschland vollspargeln und auf jedem Dach eine Solaranlage installieren, wird das bei weitem nicht reichen. Das ist völlig lächerlich. Wir müssten jede Menge Atomkraftwerke bauen. Will das hier einer? Wenn wir das nicht wollen, müssen wir Kohlekraftwerke bauen. Um Gottes Willen, Kohlekraftwerke, ganz verböse. Will das hier einer? Also kein Mensch weiß, wo der Strom herkommt. Einer weiß es doch. Mein persönlicher Freund, dieses Unterhemden-Model Lindner. Das ist ein ganz charmanter Bursche, der kann immer flotte Sprüche kloppen und der hat immer gute Ideen. Der sagt, wir brauchen eine europäische Energiepolitik. Und damit meint er genau, was jetzt passiert schon. Wenn wir keinen Strom haben, holen wir die Atomkraftwerke, die an unseren Grenzen stehen. Das ist die europäische Energiepolitik, das ist unsere Zukunft. Also logisch ist das alles nicht. Wir wollen uns die Hände mit nichts schmutzig machen und müssen aber alles teuer bezahlen. Also E-Autos aus ökologischen Gründen machen die überhaupt keinen Sinn. Und dieses Stickoxid, wo wir jetzt gelernt haben, dass das was Böses ist, das wusste ich vorher alles so gar nicht. Aber seit 1990 haben die Stickoxide sich um 60% reduziert. Wir haben schon 60% abgebaut. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass in den 90ern die Menschen in die Fliegen umgefallen sind. Es ist ein ganz neuer, also hat keiner darüber gesprochen, haben wir das gar nicht gemerkt. Wir haben eine Regierung, die schützt uns ständig vor Dingen, die keiner sieht. Den Klimawandel, das Ozonloch, das Waldsterben, Feinstaub, Stickoxide. Ja, aber vor Terroristen, Vergewaltiger und Mörder, nee, da können sie uns nicht schützen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Also wir leben echt in einem kranken Land. Und ich lege mal noch einen nach mit den E-Autos und dem Feinstaub jetzt. Mit dem Feinstaub ging das ja alles los. Die EU hat beschlossen, dass Feinstaub was Böses ist. Und daraufhin haben wir in Deutschland Messstellen gemacht, an viel befahrenen Straßen. Und dann haben wir was festgestellt. Da wäre auch wieder keiner drauf gekommen. Immer wenn es ganz warm ist und nicht regnet, dann staubt es. Das ist unglaublich, ne? Gut, dass wir schlaue Leute haben. Also die Tage, an denen die Grenzwerte überschritten werden am Steintaub, sind nur wetterabhängig. Sonst nichts, sonst hat das kein Phänomen, nur wetterabhängig. Und jetzt machen einige schlauen Kommunen das einzig Richtige, die hauen nämlich Wasser auf die Straße, die spülen. Dann haben wir nämlich so gelernt, auf dem Bau, im Bergbau wird Staubwasser, Wasser drauf. Dann ist das Thema durch. Nee, aber die Regierung, die hat ganz andere Ideen. Die hat Umweltzonen eingerichtet, damit haben sie alle alten Autos verbannt. Vor allen Dingen Transporter von Gewerbetreibenden, von Handwerkern, einige wurden dabei ruiniert. Dann ist alles kein Problem. Gebracht hat das alles nichts, null. Hat überhaupt keinen Effekt. Kein Mensch diskutiert darüber, diese Umweltzonen wieder abzuschaffen. Kein Mensch. Aber jetzt, was spannender noch zu diesem Feinstaub und den Diesel und den E-Autos. Also der Anteil vom Feinstaub, der von Autos produziert wird. Und da wiederum der Anteil, der aus dem Auspuff kommt. Das sind ganze 15%. Mehr sind das gar nicht. 85% kommt vom Bremsenabtrieb. Kommt vom Reifenabtrieb und von der Aufwirbelung, weil die Autos fahren. 85%. Und jetzt sage ich euch, was ganz bekloppt ist. So ein E-Auto hat ganz viele Sachen nicht. Zum Beispiel ein Getriebe und eine Kupplung. Die können wir zufällig gut bauen. Die Arbeitsplätze bei den Zulieferern können wir schon mal vergessen. Aber E-Autos haben Bremsen. E-Autos haben Reifen. Und einige fahren von denen sogar. Das macht man auch nicht meinen. Also am Feinstaub macht das auch überhaupt nichts. Also aus umweltpolitischen Gründen ist es völliger Schwachsinn umzustellen. Völliger Blödsinn. Das Einzige, was wir damit machen, ist unsere eigene Autoindustrie kaputt. Das ist ein Wirtschaftskrieg, nichts anderes. Und wir haben eine Regierung, die da tatsächlich mitmacht, die eine Politik gegen die eigenen Interessen macht. Also kein anderes Land der Erde macht sowas. Kein europäisches Land macht sowas. Jedes europäische Land vertritt seine eigenen nationalen Interessen. Nur Deutschland nicht. Die vertreten die Interessen der ganzen Welt. Und ich will das nicht mehr. Ich will eine Regierung, die unsere Interessen vertritt. Und ich will verdammt noch meine Partei, eine Volkspartei, die die Interessen des Volkes vertritt. Unsere Interessen. Und das macht mich wütend, dass es da tatsächlich zwei Parteien gibt, die nennen sich Volksparteien. Die nennen sich gerne Volksparteien. Aber das Spannende ist jetzt, mit dem Begriff Volk an sich haben die ein Riesenproblem. Da schaudern die sich, da widern die sich geradezu, das Wort schon Volk in den Mund zu nehmen. Also Volksparteien, die mit dem Volk ein Problem haben, die braucht kein Mensch in Deutschland. Und deswegen haben wir Gott sei Dank eine neue Volkspartei. Ich muss mich heute wirklich kurz fassen, deswegen noch ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist. Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Da habe ich mein ganzes Leben für gestanden. Was ist gerecht daran? Dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die Kinder großgezogen haben, am Ende ihres Lebens 100 Euro oder 150 Euro über der Grundsicherung liegen. Was ist daran gerecht? Vor mir hat vor kurzem eine Seniorin gesessen, die hat geheult, weil sie sich keinen Zahnersatz leisten kann. Eine andere, die ein Riesenproblem hat, weil sie keine Sehhilfe genehmigt bekommt, bekommt sie auch nicht. Und die dritte, also ich spreche jetzt viel mit Senioren, weil ich immer noch Senior zum Einkaufen fahre. Nee, also die Abo hat mich immer noch nicht rausgeschmissen, obwohl sie gerne hätte. Ich mache das immer noch und das ist mir wichtig, weil da lernt man die Nöte und Sorgen der Menschen kennen. Live, mit echten Geschichten. Der dritte sagt mir jetzt, ich wohne in einer viel zu großen Wohnung, aber ich kriege den Umzug nicht hin, ich kriege keine Renovierung hin, mir hilft hier auch keiner. Und dann sieht dieselbe Dame, dass bei ihrem Haus jetzt ein Flüchtling einzieht. Und dann sieht die, dass erst die Handwerker kommen und renovieren die ganze Bude. Ihre Wohnung ist seit 30 Jahren nicht renoviert worden. Und dann sieht die, dass die Möbelpacker kommen und die schleppen da flatschneue Möbel rein. Flatschneu, nichts gebrauchtet. Und dann kommt der Flüchtling und dann kommt da dreimal am Tag einer vorbei, der die betuddelt. Der den erklärt, wie man alle Formulare ausfüllt, pro Asyl ist da regelmäßig. Die erklären denen die Welt, die nehmen die mit einer Hand, bringen die überall hin. Die kriegen alles. Wisst ihr, wie diese Seniorin sich fühlt? Wie im Stich gelassen die sich fühlt? Wisst ihr, wie sauer die ist? Was hat das mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Wir müssen doch verdammt nochmal eine Politik für uns machen, für die Menschen, die was beigetragen haben zu diesem Land. Und diese Menschen, die was beigetragen haben, die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die Menschen, die das Leben kennen, das sind die, die in der AfD sind und die AfD wählen. und nicht die alten, abgehängten Männer, was man da immer sieht. Völliger Schwachsinn. Die 40- bis 60-Jährigen, die Malochen, die mitten im Leben stehen, die alle Lasten in unserem Land zu tragen haben. Das sind die, die die Schnauze voll haben. Vollkommen zu Recht. Die wählen die AfD. Die Polizisten, die Feuerwehrleute, die Rettungssanitäter, die Kollegen von der Müllabfuhr, der Straßenbahnfahrer, all die Menschen, die die Probleme jeden Tag mitbekommen. Und die Handwerker, die hier ausgepresst werden. Der Großteil ihres Lohnes wird denen weggenommen. Das hat man gar nicht mehr selbst in der Hand. Wenn du mal Malochs und Kinder großziehen musst, musst du ein Vermögen für Kita-Plätze bezahlen. Und dann siehst du, die hier nicht mitspielen, die hier keinen Bock haben zu arbeiten. Die kriegen hier alles in den Arsch geblasen. Und das hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Ich habe jahrelang darunter gelitten, dass mir ständig gesagt wurde, das ist alles alternativlos. Das musst du mitmachen. Es geht nicht anders. Es gibt keine Alternative. Und auch Angela Merkel, die alternativlose Kanzlerin. Gott sei Dank haben wir endlich eine Alternative. Die Alternative für Deutschland. Wir werden die Zukunft dieses Landes gestalten. Auch weil wir alternative Politiker haben. Nämlich Politiker mit Ecken und Kanten. Nicht solche weichgespülten, rundgelutschten Gummibärchen. Politiker mit Rückhalt. Wir brauchen keine Politiker, die, wenn sie in so einem Parlament gewählt werden, im Landtag oder Bundestag, den gesunden Menschenverstand und die Zivilcourage an der Garderobe abgeben. Wir brauchen endlich wieder Leute mit Ecken und Kanten, Leute mit Sachverstand, Menschen, die im Leben stehen, die was erreicht haben und die auch was können, weil sie beruflich was erreicht haben. Solche Politiker brauchen wir und diese Menschen lerne ich jeden Tag in der AfD kennen. Und deswegen sind wir die Zukunft des Landes und wir können alles. Wir sind sozial, wir sind liberal, tolerant, freiheitlich und wir sind wertekonservativ. Wir stehen zu den christlich-abendländischen Werten unserer Geschichte und da sind wir die einzigste Partei. Und es macht mich unglaublich wütend, wenn ich so Dinge höre von Bischöfen, unser Kreuz hat keine Haken. Das ist ein Riesenskandal. Und dann stellt sich so eine evangelische Päpstin hin, diese Käsmann, diese Wahnsinnige, die der Ansicht ist, dass man Terroristen mit Liebe begegnen muss. Hat die wirklich gesagt? Hat die echt gesagt? Und die darf noch frei rumlaufen. Die ist nicht in Therapie. Die sagt, man muss Terroristen mit Liebe begegnen. Ich habe mich mal gefragt, wie meint die das? Naja, und ich werde jetzt demnächst, wenn mal so ein Terrorist vor mir steht mit so einem Sprengstoffgürtel, ich schmeiß mich auf dem und gebe dem zum Kuss. Vielleicht hilft er. Vielleicht hilft er. Ja, einige verziehen die Schnute, vollkommen zu Recht, mir wird das auch wehtun. Diese Wahnsinnige sagt, kein Christ kann die AfD wählen. Also Leute, wenn ein Christ irgendeine Partei wählen kann, dann die AfD. Denn wir sind die Einzige, wirklich die Einzige, die noch zu unseren Werten steht. Wir sind bunt. Wir sind bunt. Und das ist gut so. Wir sind sozial, wir sind liberal, wir sind konservativ. Wir sind nicht rechts, wir sind geradeaus. Wir sind die einzige Partei in Deutschland, die geradeaus ist. Für uns. Deswegen am 24. September beide Stimmen für die AfD. Für unser Land, für unsere Kinder, für unsere Zukunft, für uns. Glück auf! Danke, danke Guido. Mein Spiegelbild aus Essen. Und